Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu einer neuen Soundcheck-Ausgabe. Heute Nacht mit neuen und alten Produktionen aus der Türkei. Am Mikrofon ist noch bis 3 Uhr Michael Frank. From Jamaica to Istanbul. Wildlife and the poets. We love the Empress. You were born to love us. Yeah. Woman, you are real and trust the mind. You never give me no six for nine. You never give me jackets for nine. You give me the love in this red night. You give me back, I miss mine. You give me the girl, but that's the pine. And I tell you, be good and never be unkind. You never give me no face, the jack. But never give you no kick in the back. So you are real endless. Me have to put your pan down. Me love the man when I leave them. And then bring forth the children. Laboratuvarıma hoş geldin. Koşmakla bitmeyen bir yolu yok dengi. Çekişörs patlayan üzengi. Tavımda soluk benizlerinize bol verdi çözümü. Koşmadan emekle boşa gitmeden emeklerin. Direkten dönen hedefler af diler mi meleklerin kim? Kim? Mermi gibi tetiktedir. Dört punchline varsa beşincisi yedektedir. We love the ladies and we know we're not ill treat them. We give them good things, stars and that sweet them. We not gonna ill treat them, not gonna beat them. Wildlife and the moment again. Love the woman and you know we not gonna beat them. We give them good things, stars and that sweet them. We not gonna ill treat them, not gonna beat them. Wildlife and the moment again. İçindekini dışına taşıyacak müzik. Kimin içindir ki içinden dışına akan müzik. Açıldı kapı dünyama girenler için. Memleketten Jamaika'ya köprüler dizen müzik. Siz deme takalım samimiyetine güvenin. Üzerini yollayıp getirin ivedik ki gülelim. Bildiklerini tut unuttuklarına gömelim. Yolum ak bir sayfadır herkesin yüzünü görelim. Eksik olmaz eksi DP eskisinden aksi ol. İsmail YK etkisi top level vertigo. Derdi yok mu kimsenin okey bende de rap flow. İstanbul Kingston yolumuza here we go. We love the ladies and we know we not ill treat them. We give them good things, stars and that sweet them. We not gonna ill treat them, not gonna beat them. Wildlife and the poet again. Love the woman and you know we not gonna beat them. We give them good things, stars and that sweet them. We not gonna ill treat them, not gonna beat them. Wildlife and the poet. Eine seltene Kingston-Istanbul-Connection war das gerade. Daran beteiligt sind Wildlife alias George Scott aus Jamaika und The Poet aus der Türkei. Wer sich hinter dem Künstlernamen The Poet verbirgt, konnte ich bis jetzt nicht herausfinden, aber musikalisch engstirnig scheint er auf jeden Fall nicht zu sein. Im Frühjahr letzten Jahres ist das zweite Album von The Poet erschienen. Neben den üblichen Hip-Hop-Beats mit mittlerem Tempo gibt's da auch Dubstep-Elemente zu hören. Und bei der Nummer gerade eben Reggae. Again heißt das Stück. Die Rap-Passagen feiern die frisch aufgemachte Kingston-Istanbul-Connection und dissen als Kontrast ein paar in der Türkei gerade sehr erfolgreiche Popgrößen. Das zweite Album von The Poet heißt Poetica. Der Titel dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk ist Electronic Turkular, inspiriert von einer frühen LP des Sängers, Songschreibers und Gitarristen Erkin Koray aus dem Jahr 1974. Electronic Turkular heißt so viel wie elektronische Lieder. Von diesem Album jetzt die musikalische Schilderung eines Albtraums. Korkula Rüya. Thank you. Yeah. burnuma cismin bulaştırır. Bir odam var hiç görmedin. Hakkın sende kalsın. Sessizim bu ses senin. Öldürdün beni Sezar. Yaşatmadın nefes. Das waren drei Varianten türkischer Rockmusik aus den Jahren 1974, 2005 und 2008. Los ging die Trilogie mit einer Miniatur von Erkin Koray über einen Albtraum, Korkula Rüya, von seinem 74er Album Elektronik Türküler. Danach gab es einen Track von einer Band um den Sänger, Gitarristen und Songschreiber Cenk Sönmez. Déjà Vu heißt seine Band, sie gibt es schon seit Ende 1999. Erst 2005 erschien dann ihr erstes Album. In der Zwischenzeit hat es diverse Umbesetzungen gegeben. Anfangs wurde noch mehr in englischer Sprache gesungen. Eins der Vorbilder der Band war Faith No More. Als das erste Album von Déjà Vu 2005 erschien, waren nicht nur alle Songs in türkischer Sprache, auch musikalisch waren türkische Zutaten hinzugekommen. Auf dem ersten Album spielte zum Beispiel Çetin Akdeniz als Gastmusiker die Saz. Der Song, der von Déjà Vu zu hören war, heißt Kargasha, was so viel heißt wie Durcheinander, Chaos oder Unruhe. Kendin Josh heißt das Debütalbum der türkischen Band Déjà Vu aus dem Jahr 2005, mehr davon zu Beginn der zweiten Soundcheck-Stunde hier im Deutschlandfunk nach den 2 Uhr Nachrichten. Am Schluss der Trilogie mit Rock aus der Türkei gab es einen Track von einer Band mit dem Namen Sakin, das bedeutet ruhig, synthetischer Kaiser. Synthetic Cesar heißt der schöne Song. Er erschien 2008 auf dem einzigen Album der Band Sakin. Hayat heißt es, zu Deutsch das Leben. Wenn man einem YouTube-Kommentator glauben kann, gibt es die Band leider schon nicht mehr. Wer will, kann sich aber eben da bei YouTube ein wunderbar gemachtes Schwarz-Weiß-Video zu dem Song Synthetic Cesar anschauen. Alte und neue Musik gibt's hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk aus der Türkei noch bis 3 Uhr. Hier ist eine Komposition von Cahit Berkay, einem Mitglied der türkischen Rockpioniere Moğla. Das Stück ist das Porträt einer jungen Frau, die mit einer schlanken Zypresse verglichen wird. Sie trägt einen roten Schal und ist offensichtlich sehr schön. Selvi Boylum al Yazmalem heißt das Stück. Im Original ist es Teil des Soundtracks des gleichnamigen Filmklassikers von Atif Yilmaz aus dem Jahr 1977. Das Mädchen mit dem roten Schal. Es ist eine dramatische Liebesgeschichte über ein junges Mädchen in einem Dorf, das sich in einen LKW-Fahrer aus Istanbul verliebt. 2011 erschien eine neue Version des Instrumentalstücks von Cahit Berkay. Er spielt selbst wieder mit, und zwar auf einer kleinen Saz und auf einem Saiteninstrument mit Bünden, das senkrecht auf den Knien gehalten und mit dem Bogen gespielt wird. Yayli Tambur heißt das Instrument. Cahit Berkay begnügt sich hier bei dieser Version mit der Rolle des Begleiters von 6 anderen hochbegabten Musikern. Married to the prosperous, she threw a ring in and she blew a kiss to the Ottomans and Byzantines lying beneath the sea. She wore a pink and yellow summer dress, kept her hair just like a poetess. She traveled all the way to Germany, the trains and the cold dark sea. The amber glow of a morning cigarette on the East Kalja Desi. The vapor trails and the tiny minarets, all the domes in silhouette. Pink and yellow summer dress, kept her hair just like a poetess. She traveled all the way to Germany, the trains and the cold dark sea. The amber glow of a morning cigarette on the East Kalja Jadesi. The vapor trails and the tiny minarets, all the domes in silhouette. Thank you. Das war gerade ein beliebtes Volkslied bzw. ein beliebter Volkstanz aus dem Südosten Anatoliens. Delilo heißt das Stück. Arrangiert hat es der Pianist und Produzent Alpay Ünyaylar. Gesangssolistin ist Linda Chanda. Veröffentlicht wurde Delilo Ende 2010 auf dem Album Jazz Turka. Direkt vor dem angejazzten Volkstanz gab es einen Song eines Musikers aus Los Angeles, David Arthur Brown. Bevor er 1997 die Band Brazzaville gründete, war er Saxophonist bei Beck und spielte auf zwei seiner Alben. Aus der E-Mail eines Brazzaville-Fans aus der Türkei entwickelte sich ein Kontakt, der Brazzaville 2005 das erste Mal nach Istanbul brachte. Anfang 2009 kam es schließlich zu ersten Aufnahmen mit Istanbuler Musikern und Musikerinnen, unter anderem mit Deniz Tülan von der Band Porteco. Deniz Tülan war es auch, der ein gemeinsames Album von David Arthur Brown und Mitgliedern der Istanbuler Musikszene vorgeschlagen hatte. Deniz Tülan spielte bei dem Song, der in der Mitte der türkischen Trilogie gerade zu hören war, eine kleine Saz. Bosporus heißt das Stück von Brazzaville, das zu hören war. Erschienen ist es 2009 auf dem Album Brazzaville in Istanbul. Vor Brazzaville gab es ein erstes Mal in dieser Soundcheck-Folge die Gesangskund des Sextetts Vocalis. Gegen Ende dieser Sendung, kurz vor 3 Uhr, kann Mann und Frau sie noch einmal hören. Das nächste Lied drückt den Wunsch aus, direkt nach dem Aufstehen sich auf einen Zug zu setzen, um endlich wieder nach Hause, zurück nach Izmir zu fahren. Istanbul ist in diesem Lied eine Stadt, die den Helden krank und schwach macht. Kuşacım, bineceğim trene. Düşündüm uzarın neresinden dönsem. Düşündüm uzarın neresinden dönsem. Etrafıma milimetrik çizgiler çeksem. Etrafıma milimetrik çizgiler çeksem. Benim tanrımın son duaları bunlar. Benim tanrımın son duaları bunlar. Bir koşu ölülerimi gömüp de gelsem. Bir koşu ölülerimi gömüp de gelsem. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler oluyor. Bana bir şeyler oluyor, acayip şeyler. Gördünüz önceden mavi kafalı bir fil. Peki hanginiz atmosferden benim kadar rahatsız? Şimdi kırıp dizlerinizi oturun bakayım yerlerinize. Geçirmeden başlayın siz de son duanızı etmeye. Zaman geçirmeden başlayın siz de son duanızı etmeye. Ajaib Seychelles heißt dieses Lied, seltsame Dinge. Seltsame Dinge passieren mir, singt Alper Bakener hier. Seltsam wie in bedrohlich. Es scheint Zeit für das letzte Gebet zu sein und in der zweiten Strophe wird tatsächlich nach einem blauen Elefanten gefragt. Alper Bakener ist der Hauptsongschreiber, Liedsänger und Geigenspieler der Band Luxus. Ende 2008 erschien ihr Debütalbum. Es heißt so wie der Song, der gerade zu hören war, Ajaib Seychelles. Letztes Jahr erschien dann Album Nummer 2 von Luxus. Bei der Band Luxus taucht oft der Ausdruck Oriental Blues auf, wobei damit eher ein Lebensgefühl als die afroamerikanische Musik gemeint sein dürfte. Eine tatsächliche Mischung von afroamerikanischem Blues und orientalischen Melodien und Klangfarben gab's vor der Band Luxus. Istanbul Blues Kumpanyası heißt die Band, Von ihrem zweiten Album Sayer Samanla von 1999 gab es einen Track mit einem Gesang, der sich so anhört, als ob Can't Heat mit Begründer Al Wilson in der Türkei wiedergeboren worden wäre. Sharp Keskina heißt der Sänger und Gitarrist, der hier zu hören war. Sharp Keskina hat die Istanbul Blues Kumpanyası 1993 gegründet. Ein erstes Album war 1997 erschienen. Seit dem zweiten Album von 1999 gab es aber kein neues mehr. Und das ist schade. Sharp Keskina ist aber nach wie vor aktiv. Hier ist ein Lied in kurdischer Sprache. Ameni dina azeriyom indi bin gün yecen o Besikena toza kopuşt ki lingüra bir rakotmuş bir Ameni dinna azeriyo indi bin gün yecen o Besikena koza kopuştki lengüra bir rakotmuş bir Bishar Sain mit Amene Dina, einem Lied in kurdischer Sprache, veröffentlicht 2010 auf ihrem Album Sairistan, Komponiert wurde das Lied von Mikhail Aslan, der hier auch als Sänger zu hören ist. Wie das nächste Lied heißt, hat uns die nächste Künstlerin nicht mitgeteilt. Es ist ein Demo eines neuen Songs, das als sogenannter Hidden Track ganz am Ende des Albums auftaucht. Es ist ein Lied voller Liebeskummer und Trauer. Zu Beginn heißt es: Hast du mich vergessen? Hast du jede Erinnerung an mich ausgelöscht? İzlerimi dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada dan dan dan darada. Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, o kırlangıçta mı küs bana? Hiç düşmedim mi aklına? Hiç çalmadı mı o şarkı? O sahil, o ev, o ada, o kırlangıçta mı küs bana? Sanırdım ki aşklar ancak filmlerde böyle. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen neydi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare. Unutamadım gitti. Dan dan dan dan dan. Ben hala dolaşıyorum avare, hani görsen neydi konu divane. Ne yaptıysam olmadı, ne çare. Unutamadım gitti. Daradam, dan dan dan daradam, dan dan dan daradam, dan dan dan daradam, dan dan daradam, dan dan dan daradam, dan dan dan daradam, dan dan dan daradam. Bu yeterli herhalde, ha? Demo? Anlar yani bunu. Refrene girerken bir ölçü fazla var. Onu söyleyeyim ya da o anlar zaten ya. Bir daha okuyayım mı? Ha? Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik aus der Türkei geht so langsam zu Ende. Das war gerade die großartige Sezen Aksu mit einem Lied ohne Namen, zu finden ganz am Ende ihres letzten Albums Öptüm. Es erschien 2011. Nach den Nachrichten geht's weiter mit Musik von unter anderem Déjà-vu, Erkin Koray, Barış Manço und Arif Sağ. Bis zu den 2 Uhr Nachrichten hier im Deutschlandfunk noch ein weiteres Lied von Sezen Aksu's letztem Album, ein Lied, das den Verlust und Wandel alter Freundschaften beklagt. Arkadaş Şarkısını Duyunca.